Denna fysk är kommet. Jag har ett sovrack. Jag sa icke namn. Fast det är ett annat när jorden är stein. Är dina makt och jävla stein. Sitt aj! Es ist so weit, es steht das Volk zum Kampf bereit. Geschlossen ziehen wir in die Schlacht. Der Feind vernichtet Großdeutschland im Arm. Sieg heil! Nicht mehr wird das Volk belogen, wenn wir stürzen sie nach oben. Der Deutschland frech erwartet schon. Sieg heil! Auf, Kameraden, es ist soweit. Es steht das Volk zum Kampf bereit. Geschlossen ziehen wir in die Schlacht. Der Feind vernichtet Großdeutschland im Arm. Sieg heil! Es ist soweit, es steht das Volk zum Kampf bereit. Geschlossen ziehen wir in die Schlacht. Der Feind vernichtet Großdeutschland im Arm. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Auf, Kameraden, es ist soweit, es steht das Volk zum Kampf bereit. Geschlossen ziehen wir in die Schlacht. Der Feind vernichtet Großdeutschland im Arm. Sieg heil!